sie zieht mich an. Das ist scheiße. Als würde ich shoppen in Milan. Stay high, ey. 40k in meinem Arm, ey. Ein Tweet wie eine Farm, ey. Fahr nie wieder mit der Bahn, ey. 300 km/h, ey. Kontostand wie Philipp Lahm, ey. Nein, ihr seid für mich kein Hindernis. Druck jetzt Kohle wie ein Printer, Bitch. Folgt mir jetzt auf Insta, Bitch. BBS, eiskalt wie der Winter, Bitch. Bist du nicht? Ja, ich hoff nie wieder Finsternis. Wie wir shoppen gehen, ja. Geht zu Fendi, ja, ja. Sie macht es Fendi, ja, ja, ja. Mr. Lover, so wie Shaggy. Eure Zeit ist längst vorbei, als wird die Nelly. 50k in meinem Arm, ey. Ein Tweet wie eine Farm, ey. Fahr nie wieder mit der Bahn, ey. 300 km/h, ey. Kontostand wie Philipp Lahm, ey. Gib mir Balenciaga, scheiß auf Palace, ey. Ja, wir liefern mehr als FedEx, ey. Dritte Rolle, noch ne Paddock, ey. Ey, misch das Lean mit Xanax, ey. 100er, meine Chain circa 100k. Yeah. Gestern waren wir unbekannt. Heute drucken wir Kohle wie die Bundesbank. Komm, wir fliegen weg, Skyscanner. Geh zu Rolli, kauf mir Skydweller. Deine Leute, Digga, keine Männer. Ficke Bitches, die aussehen wie Kylie Jenner. Sie wollen ein Feature, haben kein Geld, ja. SQP fick deine Vespa. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Dieses Leben hier ist nur ein Test, ja, ja, ja. Cash rules, everything around me. Fahren im Benz, kein Audi. Sweet, so wie Brownies, so wie Coco und die Bounty. Alles real, Digga, kein Schauspiel, nein. Scheiß auf all die Hunde, die nicht danken, ey. BBS, ja, ich trage Diamanten, ey. BBS, ja, sie zieht mich an, als würde ich shoppen mit Milan. Stay high, bis zum Tod. 40k in meinem Arm, ey. Kontostand wie Philipp Lahm.